Freischutz, Schaffel! Bitte Platz zu nehmen. Könntet ihr etwas Licht machen, Kinder? Könnt ihr ein bisschen Licht machen und die beiden aus? Das ist nämlich furchtbar. Ja, so rumdrehen, ja. Und kann man nicht mehr Licht machen in dem Saal? Ja, mach doch mal lieber so, ja. Meine SS-Führer! Sie sind nun wiederum das Führerkorps der SS-Division Reich. Die Division hat sehr schwere Zeiten und unendlich ruhmvolle Monate hinter sich. Man kann ruhig sagen, Reste der Division sind in den letzten Monaten und Wochen zurückgekommen. Aus Alten, denen das Kriegsglück besonders hold war, aus Alten, die verwundet waren und wieder genesen sind, und aus der ewigen deutschen Jugend ist die Division wieder neu erstanden. Wie ich weiß, genau in demselben alten Geist, in dem sie in Frankreich angetreten ist und in demselben Geist, in dem sie in Russland gefochten hat. Ich habe die Gelegenheit, den an und für sich sehr traurigen Anlass der Ermordung und des Begräbnisses unseres Obergruppenführers Heydrich, die mich vom Hauptquartier weggeführt haben, benutzt, um einmal zu euch herüber zu fliegen. Ihr seid nun wieder in der Vorbereitung für die Zukunft, für neuen Kampf und für neues Ringen, für neue Taten. Wie immer, wenn wir als Führerkorps der SS oder als Teil des Gesamtführerkorps beisammen sind, ist es auch heute meine Absicht, gewisse Dinge mit euch zu besprechen, zurückzublicken und daraus die Schlüsse und die Folgerungen für die Zukunft zu ziehen. Der Krieg mit Russland war der notwendigste Krieg, den es je gegeben hat. Ich glaube, niemand ist so berufen, das festzustellen, wie gerade ihr, die an dem Brennpunkt dieses Kampfes gestanden habt. Wir können heute rückschauend für uns und insbesondere noch viel, viel mehr für das ganze deutsche Volk bestätigen, hätte der Führer im vergangenen Jahr nicht den Entschluss gefasst, Russland anzupacken, dann wären wohl nur wenige Monate vergangen. Dann hätte Russland Europa angepackt. Man kann sich das nun ausmalen, wie man will. Ich meine, militärisch sich ausdenken, wie man will. Ob Russland ist auf mehr oder minder kalte, ungefährliche, für Russland ungefährliche Art gemacht hätte, indem es im Herbst 1941 Rumänien überfallen hätte, dort die Ölquellen besetzt und damit für Deutschland den Betriebsstoff für jede Kriegsführung gesperrt hätte, was uns in die Unmöglichkeit versetzt hätte, Russland in Rumänien anzupacken, weil das bahnmäßig gar nicht gegangen wäre. Und was uns ebenfalls in die Unmöglichkeit versetzt hätte, in einem Winter, den wir jetzt ja rückschauend kennen, 1941, 42, frontal dann Russland an unserer deutschen Grenze anzupacken. Russland hätte wahrscheinlich, wenn es diesen Plan verfolgt, weiterverfolgt hätte, dann abermals Finnland überfallen, um dann jetzt im Frühjahr 1942 über ein Deutschland und ein Europa herzufallen, das nicht einmal in der Lage gewesen wäre, seine motorisierten Truppen richtig fahren zu lassen, weil der Betriebsstoff des rumänischen Erdöls gefehlt hätte. Wir hätten wahrscheinlich so viel künstliches Benzin aus Braunkohlehydrierungen gehabt, um unsere Luftwaffe fliegen zu lassen, aber mehr nicht. Oder ob man sich den Plan anders vorstellt, dass Russland mit einem Riesenstoß gleich von Anfang an mit einer riesen Panzerarmee, deren Ausmaße wir heute einigermaßen abschätzen können, in einem Riesenstoß die deutsche Grenze durchschlagen hätte, um bis ins Herz Deutschlands und ins Herz Europas vorzudringen. Sich das auszudenken, ist allein schon schauerlich. Es ist militärisch schauerlich und es ist noch viel mehr völkisch-geschichtlich. Es wäre das Ende Europas, das Ende der germanischen Rasse gewesen. Eine viel schlimmere Zeit als wie die Zeit der Völkerwanderung der Hunnen oder als wie die Zeit der Tartaren, Mongolenstürme des Islams, eine viel schlimmere Zeit wäre über Europa gekommen. Darüber, glaube ich, herrscht auch Einigkeit und nüchterne Klarheit bei uns, dass einem konzentrierten Panzerstoß der russischen Armeen auch die aktive deutsche Wehrmacht, die im Frühjahr 1941, also voriges Jahr, da stand und zur Verfügung stand, nicht standgehalten hätte. Es war gut, dass unsere Truppe sich allmählich an die Panzer und ihre zum Teil sehr schwierige Abwehr, die ihr ja zum ersten Mal bei Jelna durchgeführt und vielen anderen vorgemacht habt, dass unsere Soldaten und auch unsere SS-Männer sich allmählich an diese Panzer gewöhnen konnten. Das nicht panzergewöhnte Heer des Frühjahrs 1941 wäre einem konzentrierten Stoß bestimmt nicht Herr geworden. Wir können also rückblickend nur noch einmal dankbar sein, dass unser Führer vorausschauend, wie er es immer war, auch in diesem und zuzugreifen. Der Krieg gegen Russland ging am Anfang bei aller Härte des Kampfes sehr günstig. Wir stellten ihn uns in seiner Fortsetzung ebenfalls günstig und leicht vor. Wir alle. Wir wussten nicht, dass das Schicksal uns einen Winter vorbereitet hatte und uns zur Erprobung aufgelegt hatte, wie er seit 140, 150 Jahren nicht dagewesen war. Wir wollen nicht vergessen, ich glaube, die Tatsache ist bekannt, aber es ist gut, sie zu wiederholen, dass der berühmte napoleonische Winter des Jahres 1812 Kälte gerade gehabt hat, um die ihr wahrscheinlich in diesem Winter dankbar gewesen wärt, wenn ihr sie nur gehabt hättet. Die größten Kältegrade dieses Winters 1812, der die Katastrophe der napoleonischen Riesenarmee auslöste, waren 27 oder 25 Grad. Etwas haben wir aber alle in diesen vergangenen Monaten gelernt. Dieser Krieg war zum ersten Mal ein wirklicher, brutaler Volkskrieg und Völkerkrieg. Ein Rassenkrieg. Der Krieg mit Frankreich, der Krieg mit Polen, mit Belgien, mit Holland, mit Norwegen. Es waren alles Kriege, in denen westeuropäische Verfeinerungen eine sehr große Rolle spielten. In denen, ich möchte schon fast sagen, zivilisatorische Dekadenzerscheinungen bei unseren Gegnern eine sehr große Rolle spielten. Wenn eben in Frankreich ein Bataillon der Franzosen umfasst war, man schickte diesem Bataillon einen Parlamentär oder sagte ihm, ergebt euch, das hat gar keinen Zweck, dann war es meistens so, dass dort der Kampfeswille gebrochen war und der Gegner sich ergab. sehr vielfach hat der deutsche Soldat und die gesamte deutsche Mentalität noch mit uralten Begriffen, die einst unter Germanen gang und gäbe waren, operiert und ist vom Jahre 1939 an mit diesen Begriffen ins Feld gezogen. Also vom ritterlichen Gegner, dem Augenblick, wo er gefangen ist, senkt man den Degen, das stellte man sich so ungefähr mittelalterlich vor. Auch der Jude ist ein Mensch und man kann doch einem so einen armen Menschen nichts tun. Und erst recht kann man einer Jüdin nichts tun, auch wenn sie einen Partisanen beherbergt. Das ist doch eine Frau, eine Dame so ungefähr. Und mit all diesem Kram überfeinerter, zivilisierter Dekadenz, mit diesem geistigen Kram, zog das gesamte deutsche Volk auch in diesen Ostfeldzug. Wir SS-Männer waren von diesem Kram bedeutend weniger belastet, man kann ruhig fast sagen unbelastet. Aus einer ein Jahrzehnt hindurch dauernden rassischen Erziehung des Gesamtordens der SS sind wir alle in den Krieg und an jedes Ereignis dieses Krieges als blutlich und rassisch überzeugte Kämpfer unseres Volkes herangegangen und unseres germanischen Blutes. Der Satz, den ich in meiner Rede beim Staatsakt für den Obergruppenführer Heydrich einmal erwähnte, das Gesetz, dass wir weder eigenes noch fremdes Blut schonen wollen und werden, wenn es das Wohl der Nation verlangt. Der Satz, der galt für uns eigentlich seit Anbeginn. Zum ersten Mal wurde er ausgesprochen im Jahr 1934. Er war für uns Gesetz. Und er war mit vielen, vielen anderen Gesetzen unausgesprochen, aber geistig sich als roter Faden durchziehend, Inhalt der weltanschaulichen Schulung, der Erziehung, die die Gesamt-SS, gerade aber auch die Waffen-SS, die damalige VT und die Totengottverbände im Frieden erfuhren. Man musste sich in diesem Winter allmählich darüber klar werden, dass hier zwei Rassen brutal und bedingungslos miteinander kämpfen. Dass hier zwei Träger dieses rassischen und völkischen Vernichtungskampfes vorhanden sind und vorhanden sein müssen. Auf der einen Seite der russische Kommissar, auf der anderen Seite der deutsche Offizier. Der russische Kommissar, bedingungsloser Bolschewik. Bolschewik, bis in seine letzten Gedanken, von einer brutalen Willenskraft erfüllt, von einem primitiven, tierischen Verteidigungswillen, bis ins Innerste durchdrungen. Ein Verteidigungs- und Kampfwillen, der bei ihm gar nicht gedanklich aus einer Logik oder wie bei uns aus einem tiefen Pflichtgefühl herauskommt, sondern der genau der Kampf- und Verteidigungswille ist, den die Bestie hat und der hier in einem besonders schlimmen Maß, in einer schlimmen Spielart ist, weil es eben eine entmenschte Bestie ist. Oder eine zur Bestie, ein zur Bestie gewordener Mensch oder so eine Art Mensch. Am deutlichsten sichtbar in der so oft vorgekommenen Art eingeschlossener Bolschewiken, eben dann, wenn man nichts zu fressen hat, den Kameraden zu schlachten und ihn dann zu fressen, um dann ein paar Tage länger aushalten zu können. Also herabgesunken bis zu einem Stadium, was wir nicht mehr mannhaft und nicht mehr tapfer und nicht mehr heroisch nennen können, sondern was eben absolute, brutale, gemeine Menschenfresserei ist. Auf der einen Seite also dieser Kommissar, von ihm geführt, dieses Material, diese Masse, dieser Rohstoff Mensch oder Untermensch besser ausgedrückt. Auf der anderen Seite wir Deutschen. Eines Teils, wenn ich immer das gesamte deutsche Volk nehme, eines Teils noch verhaftet in einer christlichen Denkungsweise, zwar nicht mehr bereit, für diese Weltanschauung des Christentums irgendwie heroisch, wie, sagen wir, Märtyrer oder wie fanatische Christen des Mittelalters zu kämpfen oder zu leiden. So weit langt das nicht mehr. Dazu ist dieses Christentum schon viel zu tot. Aber es ist für das deutsche Volk noch lebendig genug, um die klare rassische Denkungsweise doch zu hemmen und zu hindern. Das sind Feststellungen, die wir am Anfang auch bei einzelnen von unseren eigenen Leuten, bei jungen Männern machen konnten. Bis wir ihr und die Leibstandarte-Division Wiki und die Totenkopf-Division und die Kavalleriebrigade und die 1. SS-Brigade und die 2. SS-Brigade und die Gebirgsdivision, die Polizeidivision, bis wir eben im Kampf und in der Erkenntnis dieses Kampfes immer mehr gehärtet wurden, immer klarer in der in uns liegenden weltanschaulichen Erkenntnis wurden und immer klarer nun wir als Führer, Träger dieses Kampfes gegen den Kommissar geworden sind und sein werden. Der vergangene Winter hat in diesem brutalen Kampf, der wirklich nur einen Sieger und einen Ausgelöschten kennen wird, sind Kompanien geworden, nicht nur Bataillone. Wichtig war, dass bei euch der Gedanke des Zurückgehens und des Kapitulierens niemals aufkam. Wichtig war, dass ihr getreu dem Gesetz, wenn es zum 20. Mal war, zum 20. Mal angetreten, seit angegriffen habt und ausgeharrt habt als Letzte. Das war wichtig. Eine verlorene Ehre, die würde eine Truppe töten. Die erhaltene Ehre und noch so große Verluste, die töten eine Truppe niemals, sondern die bringen sie immer wieder zum Leben. Solange es eben eine deutsche Jugend gibt und solange aus diesem Born nun 18-Jährige, jetzt schon 17-Jährige immer wieder freiwillig zur Fahne kommen. Die Division ist ja wieder erstanden und sie ist ja wieder da und sie wird wieder antreten. Zu diesem Wiederantreten und zu diesem Wiederdasein, da sind einige praktische Dinge zu sagen. Meine Herren, ich weiß sehr genau, dass in dem jetzigen Stadium, in dem jetzigen Zeitpunkt, sehr viel improvisiert werden muss. Es fehlt an vielen Dingen, die wir früher als lebensnotwendig angesehen haben, die wir als exaktestes und bestes Soldatenvolk Europas als Voraussetzung ansahen, die wir in langer Friedenszeit oder in langen Friedensjahren als Fundament unserer Tätigkeit ansahen. Es hat viele Dinge gegeben, die alle Begriffe, die wir als Soldaten gelernt haben, umstießen, wenn eben der Gegner plötzlich anfängt, Leute an die Front zu schicken, die 5 Tage oder die 10 Tage oder 14 Tage ausgebildet sind und diese Leute sich heranwälzen, dann muss auch ein gewissenhafter Offizier und ein gewissenhafter Soldat, dieser Führer, auch bei uns allmählich einen Ersatz an die Front schicken, wie es im Winter oft war, der eben nur 3 oder 4 Wochen ausgebildet ist. 3 oder 4 Wochen, nach denen man früher in der Kaserne gerade den Rekruten zum ersten Mal mühselig auf die Straße ließ, weil man dann mit Hangen und Würgen und Beben das Gefühl hatte, jetzt wird der Kerl richtig grüßen können und blamiert meine Kompanie nicht auf der Straße. Es sind viele Begriffe, mussten umgestoßen werden. Wenn ihr jetzt die Division neu aufgestellt habt, unter der Führung eures Divisionskommandeurs und dabei seid, sie neu auszubilden und neu auf die Beine zu bringen und sie bis zum 15. Juli wieder marschbereit zu machen, dann fehlen von diesen alten Begriffen sehr, sehr viele und ihr müsst eben improvisieren. Ob es im Gerät ist, ob es bei euren Zugmaschinen ist, die langsam fahren, aber besser eine langsame Zugmaschine wie gar keine, oder ob es bei den Kraftwagen ist, gut, es werden nicht alle vorbildlich sein, besser bei den schlechten Kraftwagen wie keinen, oder ob es bei den Waffen ist, oder ob es in der Ausbildung ist, ihr habt keine Unteroffiziere, ein großer Teil unserer Unteroffiziere wurde verwundet, ist gefallen, ihr müsst euch neue ausbilden, oder ob es in den Reihen von euch selbst ist, wie viele von den guten alten Kameraden sind nicht mehr da, sie liegen eben in der russischen Erde. Wir können sie körperlich nicht lebendig machen. Lebendig können wir sie nur machen, wenn wir ihre Arbeit mitverrichten. Anders geht das nicht. Ihr müsst fleißiger sein denn je. Müsst euch als Offiziere um Dinge kümmern, um die ihr euch früher nicht kümmern brauchtet. Weil ihr ein eingespieltes Unteroffizierskorps hattet, weil ihr alte Zugführer hattet, weil ihr wusstet, das kann die Kompanie. Heute kann sie es nicht. Sie wird wieder lernen. Ihr müsst eben eine Zeit lang, wenn ihr Zugführer seid, den Dienst von 3 oder 4 Gruppenführern mitverrichten. Eines ist wichtig. Kümmert euch um alles und jedes. Erzieht mir diesen jungen Nachwuchs. Diese braven Jungen, die manchmal noch halbe Kinder sind. Diese 17, 18-Jährigen. Erzieht ihr sie so, dass sie wirklich in wenigen Wochen um den Stamm der Alten herumwachsen und dann die Division wieder aus einem Guss ist. Die Kompanie, das Bataillon, das Regiment und die ganze Division. Viele technische Fähigkeiten werden fehlen. Monate werdet ihr brauchen, das weiß ich, so gut wie ihr es wisst, Monate werdet ihr brauchen, bis diese Fähigkeiten wieder angelernt sind. Erfasst sind. Den Friedensstand oder sagen wir den Stand des Juni 1941 werdet ihr vielleicht in manchen Dingen nicht mehr erreichen. Ihr lasst euch aber ein Gesetz des Krieges Lehrmeister sein und vergesst ihr das nicht. Im Lauf von Kriegsjahren wird der Teil der Truppe, der am Leben bleibt, besser. Wir werden zwar älter, das ist leider der Fall und lässt sich nicht ändern. Aber der Soldat wird mit jedem Gefecht trotz allem Krieg erfahrener. Diejenigen aber, die nicht mehr leben, die fehlen und müssen durch andere ersetzt werden. Heute, auch das muss nüchtern ausgesprochen werden, haben wir einen Ersatz von 17- und 18-Jährigen, die natürlich nicht die 17- und 18-Jährigen des Jahres 1935, 36, 37 und 38 sind, weil sie eben 2 Jahre, zwar genügender, aber nicht reichlicher und bei den heranwachsenden Menschen notwendiger Kriegsernährung sind, Kriegsernährung genossen haben. Das lässt sich nicht ändern. Das ist Tatsache. Die Kriegserfahrung sagt also, der Teil, der am Leben bleibt, wird besser. Der Teil, der dazukommt, der kann nicht besser werden. Der junge Unteroffizier, den Sie in 4 oder 6 oder 8 Wochen heranbilden, meine Herren, der kann nicht das können, was der Unteroffizier des Friedens kann. Darüber wollen wir uns ganz klar sein. Das Gesamtkönnen einer Division, jetzt nehme ich jetzt ganz allgemein, eines Vierten, dieser Weltkrieg war, oder meinetwegen eines 5. Kriegsjahres, kann nicht das Können und der Wert des 2. oder 3. Kriegsjahres sein. Es kann selbstverständlich in einem Krieg einmal Zeiten geben und darauf können wir als Optimisten immer rechnen, dass einmal eine Division einmal 2 oder 3 oder 4 Monate herauskommt. Könnten wir das vorstellen, dass das vielleicht, wenn wir Dusel haben, einmal der Fall wäre. Dann sind wir uns klar, in den 3 Monaten wird so gearbeitet, so wie es jetzt tut. Dann wird natürlich der Stand des Wertes und der Stand des Könnens ein enorm hoher wieder werden. Ich möchte aber noch einmal auf das Kriegsgesetz zurückkommen. Auf dieses Gesetz, das für alle Kriege gilt. Wenn wir nun als vorbildliche Soldaten, die wir wirklich, glaube ich, sind, und als nüchterne Soldaten das und jenes bei uns selbst beanstanden, meine Herren, dann wollen wir nicht vergessen, dass der Gegner ja nicht besser wird, sondern der wird schlechter. Es ist wichtig in einem solchen Krieg lediglich, dass das Wertverhältnis der beiden Gegner das gleiche bleibt. Wenn der Stand bei Beginn des Russenfeldzuges von uns ein enorm hoher war, der Russen ein tieferer, dann wollen wir dieses Kräfteverhältnis wollen und werden wir für die gesamte deutsche Armee, und das können wir heute schon sagen, für dieses Jahr, für diesen Winter und wenn es sein muss, wenn es bis dorthin noch nicht, sagen wir, dort militärisch in Großen zu Ende geschlagen ist, für das nächste Jahr, das Verhältnis werden wir immer aufrechterhalten. Dass wir immer noch besser sind, jeder Gegner, der uns, uns gegenüber auftritt. Ich will damit etwas sagen. Bei aller nüchterner soldatischer Kritik werdet ihr im Großen und im Kleinen niemals Pessimisten. Ich weiß, dass ihr jetzt nie im Kampf seid. Seid es aber auch niemals in der Kritik an euch selbst. Und seid es niemals in der Organisation oder in der Forderung, die ihr an die Jungen stellt, die euch anvertraut sind und die eben jünger sind, die erst daran wachsen müssen. Wie der Krieg weitergeht, das können wir im Einzelnen nicht sagen. Wir wissen nur, dass wir die Russen wieder anpacken, dass wir sie wieder schlagen werden, eine 500.000 nach der anderen ihnen herausbrechen werden. Und wir wissen, dass selbst der unerhörte Menschen- und Materialvorrat, den der Russe hat, wie alles auf Erden einmal zu Ende ist. Das wissen wir. Wir wissen, dass wir ihn von diesem Vorrat in diesem Jahr, bis zu diesem Winter, ein ganz gewaltiges Stück herausbrechen werden. Vielleicht ist es so viel, dass es lang, vielleicht ist es auch nicht so viel, weil natürlich der Russe hinter dem Ural noch seine Fabriken hat, hinter dem Ural noch Menschen hat, die er immer wieder auf die Beine bringen kann, und weil natürlich der Russe in einer viel brutaleren Form den letzten Greis und das letzte Kind unter die Waffe bringen kann, wie wir in einem kultivierten europäischen Staat es jemals tun können. Wir werden niemals fragen, wie lange der Krieg dauert. Für uns dauert er so lange, bis wir gesiegt haben. Ich weiß sehr wohl, meine Männer, dass sich das hier in diesem Saal leichter ausspricht und leichter durchdenkt, wie es einmal wieder im Winter sein wird oder wie es einmal in den bittersten Kämpfen sein wird. Trotzdem spreche ich das aus, weil ich die Überzeugung habe, dass es für uns gilt, denn es muss gelten. Weiters. Dass der Führer an die SS und Polizei eine Forderung stellen wird, die wir nicht erfüllen werden. Ich kann Ihnen versichern, es hat in diesem Winter keinen Tag gegeben oder keinen Augenblick gegeben, wo irgendeine Forderung, die an uns gestellt wurde, ob wir noch irgendwo aus der Gesamt-SS und Polizei ein Bataillon herausbringen, wo diese Forderung oder dieser Wunsch jemals verneint worden wäre. Wir haben immer noch einmal etwas gehabt. Das ist ausgeschlossen. Das kann ich Ihnen versichern. Solange ich lebe, ist das ausgeschlossen, dass der Führer je einmal von uns die Antwort bekommt, wir können nicht, oder es ist unmöglich. Es wird immer möglich sein. Und ich glaube, ihr habt diese Antwort am besten mitgegeben. Es ist auch einmal die Frage aufgetaucht, kann die Division Reich, die sie schon sehr wenig hatte, kann sie noch weiter kämpfen und angreifen? Ich glaube, ich habe in eurem Namen richtig geantwortet, indem ich sage, jawohl, es ist selbstverständlich, dass ich kann. Genauso wie das 9. Regiment, die jetzige Standarte Thule, die auf dem Weg nach Stettin war, um nach 1,5 Jahren Polarkrieg nach Deutschland zu kommen, umformiert zu werden und in Urlaub zu kommen, die auf dem Schiff umdirigiert wurde, in Reval ausgeladen wurde und in die Kämpfe am Wolchow hereingeschmissen wurde. Da wurde auch dann von Offizieren in einer sehr wohlmeinenden und sehr kameradschaftlichen Weise dem Führer gesagt, mein Führer, das Regiment ist furchtbar abgekämpft. Die Leute sollten jetzt ja sich einmal erholen. Die haben auch sehr manche arktische Schäden gehabt. Worauf der Führer nur sagte, meine SS-Männer verstehen das schon, die machen das. So unbegrenzt war und ist das Vertrauen des Führers in seine Truppe, in diese gesamte SS und Polizei. Ich kann auch mit Stolz etwas sagen, dass auch die Polizei, dieser jüngere Zweig der Gesamt-SS, in diesem Winter an keiner einzigen Stelle versagt hat. Ich möchte euch das mit aller Absicht und voller Absicht erzählen. Es wird manchmal uns vorgeworfen, oder es wird manchmal gesagt, möchte ich lieber es ausdrücken, ja, die SS tut sich leicht. Bei dem Menschenmaterial, was ihr habt, da könnt ihr natürlich leicht so fabelhaft kämpfen. Da sag ich, schön, gut. Aber, meine Herren, was ist mit den Polizeibataillonen? In denen habe ich die übrig gebliebenen Friseure, Schneider, Rechtsanwälte und Schuster aus gewissen Jahrgängen, die habe ich als Polizeireservisten bekommen. Das sind keine Nazis, sind keine SS-Männer, sind rassisch nicht ausgesucht, sind Leute mit 1,65 Meter und 1,60 Meter und 1,68 Meter und 1,74 Meter. Keineswegs jemals eine Auswahl, sondern sie wurden eben eingezogen. Wie der Mann zu einem anderen Truppenteil, zu einem Baubataillon eingezogen wird. Und trotzdem haben diese Polizeibataillone, die haben in einer hervorragenden Weise gekämpft und sind auch vorne geblieben. Haben auch durchgehalten. Und ein paar von den Offizieren haben, die mit diesen Polizeibataillonen kämpften, haben das Silberkreuz von ihnen bekommen. Warum erzähle ich euch das? Um auf etwas zu kommen, was ich für die Zukunft nun für wichtig halte. ein unendliches Gewicht haben wir insgesamt immer und immer wieder auf die geistige Haltung und auf die Erziehung, auf die weltanschauliche Erziehung zu legen. Um auf diese Polizeibataillone nochmal zu sprechen zu kommen, sie sind eben weltanschaulich in diesen 2 Jahren erzogen worden. Das kann man jedem Mann beibringen. Wenn dann aber noch dazu kommt, wie bei uns, dass wir rassisch den Teil unseres Volkes wählen, bei dem diese Weltanschauung in reinster Glocke anschlägt im Herzen, wo ich dem Mann nicht viel erzählen muss, sondern dann, wenn der Gedanke ausgesprochen wird, er von ihm zwar nicht gedanklich, aber blutsmäßig und im Herzen verstanden wird, dann, meine Herren, sind wir uns klar. Blut und Weltanschauung. Das ist unser Fundament und das ist die Stärke, die wir heute, die wir nächstes Jahr und die wir übernächstes oder in welchem Jahr ganz gleichgültig haben müssen und haben werden und mit der wir jeden harten Kampf und sei er noch einmal so blutig wie dieser Winter, mit der wir jede Belastung unserer Nerven, jede Belastung, jede Krise, mit der wir alles überstehen werden, um dann wirklich das letzte Bataillon auf dem Schlachtfeld zu sein und diesen Weltkrieg für Deutschland zu gewinnen. Ich kann Sie nur ermahnen, einige Dinge immer wieder in das Herz unserer Männer hineinzusenken und kann Sie nur ermahnen, in diesen Gedanken selbst zu leben. Die Erkenntnis vom Wert des Blutes Diese Erkenntnis, die sich schon in den vergangenen Monaten und Kriegsjahren als so unendlich richtig erwiesen hat, die rein soldatisch, wenn ich vom Politischen absehe, jeden Soldaten und Offizier überzeugt, dass ich eben mit einer germanischen Truppe, germanisch in ihrem Äußeren, germanisch vor allem in ihrem Inneren, in ihren Charakterwerten, eben 2 und 3 und 4 und 5 Mal so viel durchhalte, wie mit einer anderen Truppe. Dann, vor allem gelten für diesen Krieg, dass eben, wenn auf der einen Seite der Untermensch die Gegenrasse anstürmt, auf der anderen Seite die klar ausgeprägte Rasse am besten hält. Was aber wichtig ist, unseren Männern diesen ihren eigenen Wert, den Wert ihrer Frauen, ihrer Kinder, den Wert unseres Volkes, den Wert des gesamten germanischen Volkes immer wieder vor Augen zu halten, um ihnen klar zu machen, wofür sie kämpfen, warum sie kämpfen, dass wir kämpfen, damit das nicht vernichtet wird und auf ewig dann verloren ist, und dass wir positiv kämpfen, damit dieses Blut nun endlich die Äcker bekommt, auf denen es sich vermehren kann, um die Erde, um diesen Erdteil wenigstens einmal zu beherrschen. Befasst euch niemals mit Tagespolitik. Selbstverständlich sollt ihr euren Männern die Kriegsereignisse mitteilen, ihnen sie erklären und sie hineinführen in das Verständnis der militärischen Dinge, die sich ereignen. Unwichtig ist aber jede tagespolitische Frage. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo manche Not in der Heimat ist, an manchen von den Männern die oder jene Klage herantritt, die oder jene Kritik, die sicherlich kommt und die sicherlich auch an vielen Punkten berechtigt ist oder an manchen Punkten berechtigt ist, macht mir unsere Männer unempfindlich gegen alle diese Fragen der Tagespolitik. Selbstverständlich wird in einem riesen 80 Millionen Volk es da und dort Schweinehunde geben. Es wird da und dort in der Wirtschaft Leute geben, die Gewinne machen, während der Soldat draußen blutet. Wo wir können, packen wir zu. die Anzahl der Menschen, mit denen wir zupacken können, in der Polizei ist gering. Denn auch hier haben wir uns verbreiten müssen über ganz Europa. Stellt euch nicht vor, dass wenn ihr draußen von manchen Reisen nichts hört, dass nirgends sonst in den einzelnen Ländern irgendetwas los wäre. Das Attentat, dem Obergruppenführer Heydrich zum Opfer fiel, ist ein Ausschnitt, ein betrüblicher Ausschnitt aus dem Kampf, den wir in all den Gebieten, sei es Niederlande, sei es Böhmen-Mähren, sei es Norwegen, sei es die Oberkrain, die wir in all den Gebieten durchzufechten haben und durchzustehen haben. Bedenkt also, wenn wir nicht, um auf das zurückzukommen, wenn wir nicht jeden Gauner, der sicherlich vorhanden ist, packen können, dass auch das aus der Notwendigkeit und der Improvisation des Krieges heraus zu erklären ist. Was aber auch im Einzelnen sein mag, an Not, Bedrängnis, an Versagen der Nerven von manchen Einzelnen, an kläglichem Benehmen, lasst eure Männer das niemals anfechten, sondern stellt sie weg, so wie wir uns alle davon wegstellen müssen, von der Tagesfrage. Wichtig ist das Einzige, dass dieser Krieg gewonnen wird, dass das Germanische Reich geschmiedet wird, dass unser Blut bewahrt wird. Das sind die Fragen, die wichtig sind. Alles andere kann im Frieden erledigt werden oder es ist so unwichtig im Grunde, dass im Verlauf von ein paar Monaten schon wieder vergessen ist. Wichtig aber ist die Frage der Zukunft von jedem Einzelnen, von jeder einzelnen Sippe. Sehen Sie, ich möchte Ihnen hier Folgendes sagen. Es ist wichtig für ein Volk, dass eine Familie, wenn ich jetzt nur geschichtliche Daten nehme, dass eine Familie im Jahre 1813 dem Volk einen Soldaten oder zwei Soldaten stellt, dass 1870 einen Soldaten oder zwei stellt, dass 1914, 18 einer gestellt wird und dass 1939, 42 einer gestellt wird und dass vielleicht, wir wissen ja nicht, wie das Schicksal spricht, 1970, 80 wieder einer gestellt wird. Das ist wichtig. Denn wenn gerade aus diesen blutlich wertvollen Familien dann plötzlich einer nicht mehr gestellt wird, dann beginnt das ein unendlicher Schaden zu werden. Das ist wichtig für den Krieg. Es ist wichtig für den Frieden, dass dieser breite Unterbau, den unser Volk hat und hat, von guten Kompaniechefs, von guten Zugführern, von guten Ingenieuren, von guten Landwirten, von guten Handwerksmeistern, von guten Vorarbeitern, von guten mittleren und höheren Beamten, dass der immer gesichert ist. Auf dieser Basis allein kann ein Volk stehen. Aus diesem Saatbeet allein können dann immer wieder, sei es die Kunst, sei es die Technik, sei es das Soldatentum, können die Spitzenleistungen, die Blüten der Nationen emporsprießen, hervorwachsen. Wird dieses Saatbeet aber nicht bereitet, dann könnte ein Krieg gewonnen werden und ein Volk hätte trotzdem diesen Krieg verloren. Macht bitte einmal eine Rechnung auf. Die Jahrgänge 1918, 19, dann vor allem 22, 23, 24, die waren alle um viele hunderttausend Kinder zu wenig. Wenn ihr rechnen würdet, oder wenn ihr einmal rechnet, dass lediglich fünf Jahrgänge die ich hier nannte. Nehmt den Jahrgang 1917 noch dazu. Wenn in den 5 Jahrgängen um 100.000 Jungen damals mehr geboren worden wären, also insgesamt vielleicht 200.000 bis 250.000 Kinder mehr geboren worden wären, was noch nicht einmal der Norm entsprochen hätte und was unter der Norm geblieben wäre, dann hätte das bedeutet, dass Deutschland in diesem Winter an der Front vor Moskau 500.000 Soldaten heute mehr gehabt hätte. Und ihr, meine Männer und Führer von der Division Reich, ihr wisst ganz genau, dann wäre manche Krise nicht eingetreten, dann wäre aus dem Blut, das damals geboren wurde, wäre manches Blut, und zwar der wertvollsten Art, das jetzt bei Reschef und bei Istra und überall geopfert werden musste, das hätte nicht geopfert werden müssen. So sieht diese Rechnung rein nüchtern soldatisch generalstabsmäßig aus. Darüber hinaus aber, man soll nicht nur rechnen, man soll auch fühlen und man soll denken für sein Volk. Darüber hinaus aber habe ich den Glauben, ganz im Gegensatz zu dem Glauben eines erheblichen Teiles des deutschen Volkes von heute und im Gegensatz zur Meinung des Jahres 1914-18, dass beruhigter der sterben kann, der Kinder hat, vor allem der Söhne hat. Damals, als wir junge Soldaten im Jahre 17-18 waren, damals hieß es, ja, den kann man doch nicht vorschicken, der ist doch Familienvater, 2-3 Kinder. Heute ist unsere Meinung, und sie soll sie sein, der kann beruhigt versterben. Denn dessen Familie, dessen Blut setzt sich fort. Der andere mit 18 Jahren, von dem noch nichts da ist, und der mit dem Erbgut, dem Blut seiner Sippe begraben wird und unterm Rasen liegt, da ist der Schaden noch größer. Denn er hat das Blut nicht weitergegeben. Was wir tun, wollen wir tun, im Denken immer an Ahnen und an Enkel. Dieses Denken ist bei uns doch schon, und das war für mich und ist für mich eine hohe Freude, in die Herzen unserer Männer doch recht tief schon eingedrungen. Mir sagte kürzlich ein Arzt, der keineswegs SS-Mann war und keineswegs übertrieben im Frieden, übertrieben begeistert über unsere SS-Existenz. Solche gibt es nämlich. Der sagte mir, wissen Sie, wir haben immer gedacht, na ja, diese materielle Weltanschauung, die die SS da hat, nur Blut, Rasse, das fassen ja die Leute völlig falsch auf, weil sie eben nicht denken. Das muss doch in dem Augenblick, wo es einmal an Sterben geht, muss das doch zerbrechen. Dann werden diese SS-Männer sicher kommen und werden nach dem Pappen, nach dem Priester schreien und werden dann beichten und was weiß ich was alles. Da sagte mir, wissen Sie, ich muss ganz ehrlich bekennen, in meinem Lazarett, ich habe viele SS-Männer sterben sehen. Es hat nicht einer nach dem Priester verlangt. Die sind mit einer Ruhe gestorben und einer Sicherheit. Es muss an eurer Weltanschauung doch mehr dran sein. Denn im Tod, meinte er, da hört ja Befehl und Terror, das meinten die nämlich immer, dass die ganze SS durch Terror zusammengehalten ist. Da hört ja Befehl und Terror und Zwang, das hört ja doch in dem letzten Augenblick auf. Und da haben wir eigentlich gesehen, das ist doch sehr tief verankert. Ich habe mit voller Absicht in meiner Rede bei dem Staatsakt möchte sagen, das Bekenntnis, was wir SS-Männer glauben, dass wir an den Herrgott glauben, dass wir in unseren Ahnen verankert sind und dass wir an das Reich glauben. Dieses Bekenntnis habe ich mit voller Absicht vor aller Öffentlichkeit für Heidrich und für uns alle abgelegt. Ich möchte Ihnen nur eines nahelegen. Sprechen Sie ruhig mit Ihren Männern sehr oft über diese Dinge. Halten Sie mir ja niemals irgendeinen jungen Kerl mit 20, 21, 22 Jahren, wenn der heiraten will, halten Sie mir ihn ja nie ab. Schmeißen wir doch diesen alten Quatsch über Bord. Das heißt, der ist noch nicht reif für die Ehe. Vielleicht wird die Ehe unglücklich. Lassen Sie mir etwas sagen. Ob die Ehe glücklicher wird, wenn der 10 Jahre später heiratet, das Patent hat er ja auch noch nicht. Nummer 1. Nummer 2, es werden sehr viele Ehen geschieden von Leuten, die in unendlich reifem Alter mit 30, 35, 40 Jahren heiraten. Die haben auch dann den Schlüssel noch nicht richtig gefunden und die wird dann geschieden. Genauso wie ich eine Ehe von einem reifen Mann scheiden lassen kann, kann ich auch eine von einem der unreif geheiratet hat scheiden lassen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wenn ich sicher weiß oder wüsste, dass der Mann mit 25, 26, 27 Jahren noch lebt, könnte man sagen, schön, in Gottes Namen warten wir. Oder lassen wir ihn warten. Nachdem man das im Krieg aber nicht weiß, ist es wichtiger, dass dieser Junge heiratet und dass von ihm ein Kind kommt. Außerdem sehe ich gerade darin eine unerhörte Verankerung, wenn der Betreffende weiß, ich fechte für eine Frau, vor allem aber ich fechte für mein Kind. Für das, was nach mir kommt. Wenn die mich totschießen, steht in 20 Jahren wieder einer da, der wieder ficht, der wieder einen Acker bebaut und der wieder ein Haus hat, der wieder denkt für Deutschland. Also haltet ihr eure Männer nicht ab aus alten, sehr verstaubten Begriffen heraus, sondern redet ihnen lieber zu. Etwas muss ich ja leider feststellen. Wir haben ja kürzlich einmal die Zahlen unserer Toten und die Zahlen von deren Kindern geben lassen. Es ist noch nicht die Hälfte der Gefallenen durch Kinder ersetzt. Blutlich ein furchtbarer Verlust. Viel furchtbarer wie der Tod der Männer allein. Ich komme nun zu etwas Letzten, was ihr euren Männern immer wieder erzählen sollte und einprägen sollte, dass der Gedanke des Reichs, ihr seid die Division Reich, das Reich. Wir Deutsche neigen dazu, verbildet durch eine falsche bisherige Schul- und sonstige Erziehung, uns selbst einzureden, als hätten wir keine Vergangenheit. Als wäre jetzt die letzten Jahre oder der Weltkrieg, das wäre gerade der Anfang. Manche, die sagen, ja, also den alten Fritz, den 7-jährigen Krieg kann man natürlich auch gelten lassen. Meine Herren, was ist das? Das sind dann knappe 200 Jahre. Noch nicht einmal 200 Jahre. Und wir vergessen, dass das ehrwürdigste und dabei das jüngste Volk dieser Erde das germanische und das deutsche Volk ist. Dass es ein Reich deutscher Nation gegeben hat in einer Zeit, in der England ein Parvenu-Staat von ein paar Seeräubern war. Dass in einer Zeit, in der das Reich vom Mittelmeer bis nach Dänemark, bis nach Norwegen heraufgereicht hat, in England noch nichts war, das Bedeutendste davon war das Stahlkontor der deutschen Hanse in London. Zentralgewalt verfiel im Männer- und Völkermordenkampf, der vom Pfaffen angeschürt war, dass erst dann diese anderen Staaten aufkommen konnten. Vergesst mir nicht, dass dieses Reich so groß war, und so bedeutend, dass es heute noch in den fremden Sprachen romanischer Zunge das Wort Reich gar nicht übersetzt wird. Wenn man in einer romanischen Sprache von einem Il Ministro del Reich spricht, dann weiß man, del Reich, das kann nur das Deutsche Reich sein. Es gibt kein anderes. Seid euch klar, dass dieses Reich noch viel weiter zurückreicht. Es reicht zurück in die Zeit der Hohen Staufen, es reicht zurück in die Zeit der Sachsenkaiser, es reicht zurück in die Zeit der Frankenkaiser, es reicht zurück bis zu Karl dem Franken. Dieses Reich mitschaffen helfen dürfen. Alle die, die jetzt dort kämpfen, dass sie im Frieden für sich und für ihre Kinder dort drüben ihren Entwicklungsraum, ihre Zukunft haben werden. Wir werden kämpfen, bis der Sieg erfochten ist. Und dann wird einst der Friede kommen. Auch darüber möchte ich gerade anknüpfen an diesen Gedanken des Reichs noch ein paar Worte sprechen. Ich glaube, wir haben uns auch immer dadurch ausgezeichnet. Wir als Führerkorps in der SS, dass wir unserem SS-Mann niemals etwas vorgemacht haben. Wir wollen uns gegenseitig auch heute etwas nicht vormachen, dass dann, wenn der Friede kommt, dass wir uns dann auf die faule Haut legen können und dass wir dann ein Mittagsschläfchen machen können und dass wir uns wunderbar bequem ausruhen können. Gott sei Dank ist das nicht so. Denn wir wollen schon glücklich und dankbar sein, dass wir in dieser bewegten Zeit, in der Geschichte gemacht wird, dass wir in der geboren worden sind und dass wir da mitkämpfen dürfen. Wenn der Friede kommt und wenn der Friede da ist, dann, meine Männer, geht für uns die Arbeit an. Das war Kampf, dann kommt die Arbeit, an manchen Stellen noch einmal Kampf. Dann haben wir eine Verpflichtung. Und darauf wollen wir uns auch heute schon innerlich einstellen. Damit keiner enttäuscht ist, keiner sagt, ich hätte mir das anders erwartet. Es wird ein reges Leben beginnen für euch SS-Männer, ihr Soldaten bleibt. In einem Wechsel von Heimatgarnison und Garnison im Osten oder in irgendeinem, vielleicht auch einmal in einer Kolonie. Jeder Führer und jeder Mann wird immer wieder die Welt kennenlernen, wird immer wieder vor Aufgaben gestellt werden, wird immer wieder erprobt werden, auch im Kampf. Denn dort an den Ostgrenzen wird ja nie ganz aufhören. Es wird eine Grenzwehr sein. Und für uns SS wird das die Ehrensache sein, dass wir in erster Linie diese Grenzwehr einnehmen. Und für andere, die nicht mehr reine Soldaten bleiben, nur dem soldatischen Beruf sich widmen, oder gerade in einer soldatischen Stellung sind. Für die anderen wird dann die Aufgabe des Kolonisierens kommen, in all den vielen Gebieten der Umwanderung, der Siedlung, der Urbewachung, des Bauens von Städten und Bauens von Dörfern. Da wird dann Arbeit kommen im reichsten Maß. Alles Arbeit und alles Kampf. Die dann den Sinn abgeben und die dann der Sinn und die tiefe Verpflichtung aus den Opfern sind der Kameraden, die draußen geblieben sind. So wird dann einmal der Friede sein. Ich glaube nicht, dass er leicht sein wird.